Yeah. Joey sucht mich in der Uni oder auf der Schulbank. Dabei chill ich mit mein Homies in der Booth, Mann. Ich recorde täglich neue Songs, um bald bekannt zu sein. Und nach Platten damit Leute sagen soll, wo ist der geil? Das Mixtape ist erstmal der Anfang von dem ganzen Werk. Larry King kommt, dann ist Hip-Hop wieder lebenswert. Ich mach für ihn die Beats, wir sind wie Pinky und der Brain. Ich der dumme Produzent und der schlaue Kurt Cobain. Wie ich rocke auf die Beats gemacht im Amiland. Bald rocken die Amis auf den Beats von mir, seid gespannt. Apropos Rock, ich bin ein Rockproduzent nebenbei. Schöne Grüße an BK. Bald bist du serienreif. Ich bin ein Multitalent, hustle nebenbei mit Autos, hustle mit meinen Beats. Das ist nur ein Teil von mir. Das ganze Werk, das wird Schritt für Schritt nachgereicht. Eins nach dem anderen, bis ich sage, es ist höchste Zeit. Ich lebe nur für die Musik. Ich gebe alles für meine Musik. Kann ich es überhaupt schaffen? Kann ich denn überhaupt Meine klaren Worte scheinen für dich hart zu sein. Dann gesteh dir doch endlich ein, du bist nur ein armes Schwein. Sag das ruhig zu mir, ja ich weiß, ich bin kein krasser Reimer. Mir geht's um die Fakten, steck dein Kopf in einen Wassereimer. Aufgefurt, ich stehe über den Dingen, ich mache üble Dinge, wenn ich über dich singe. Du bist machtlos, fast schon, kraftlos, kein Macho. Ich bin nix davon, manchmal nur ein Spacko. Vielleicht gut oder schlecht, wie ich rap, was ich mach, was ich track, nenn es für dich vielleicht weg, mir egal. Ich hab Freude daran, Freude zu schenken. Rap ist für mich denken. Vielleicht klappt es mit dem Tape und die Leute mögen mich. Vielleicht hab ich bald dann ein großes Vermögen. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Hauptsache ich kann Mucke machen, ich bleib immer Kind. Yeah. Ich leb nur für die Musik. Ich geb alles für meine Musik. Kann ich es überhaupt schaffen? Gib mir ein Lied, gib mir ein Lied, gib mir ein Lied, gib mir ein Lied, Beat. Ich leb nur für die Musik. Ich geb alles für meine Musik. Kann ich mich überhaupt schaffen? Überhaupt schaffen.